In Südkorea vergrößert sich der Generalstreik der Gewerkschaften gegen die arbeitnehmerfeindliche Politik der Regierung. Am 27. September trat die Gewerkschaft des öffentlichen Verkehrs in den Generalstreik und am nächsten Tag auch die Gewerkschaften der Metallindustrie und des Gesundheitswesens. Daran nahmen 180.000 Arbeiter teil. Am 28. September legten die Angehörigen des Generalverbandes der demokratischen Gewerkschaften in 14 Regionen wie den Städten Seoul und Incheon sowie dem Bezirk Gyeonggi gleichzeitig die Arbeit nieder. Auf der Insel Jeolla in Seoul gab es unter Teilnahme von 16.000 Gewerkschaftlern vom Generalverband der demokratischen Gewerkschaften eine Kundgebung zur Verkündung des Generalstreiks. Die südkoreanische Organisation Verein für Demokratie, Volksleben, friedliche Wiedervereinigung und Souveränität berief am 27. September vor dem Regierungsgebäude in Seoul eine Pressekonferenz ein und begrüßte die Streiks der Arbeiter der öffentlichen Bereiche gegen die Einführung des sogenannten Systems des Jahresgehaltes für Arbeitsleistungen durch das Regime.